Einheit 9. A. Übung 3a. Wenn ich Frühschicht habe, treffe ich mich mit den Kollegen vom Nachtdienst um 6.30 Uhr zur Übergabe. Sie berichten, was in der Nacht passiert ist. In dem Wohnbereich, in dem ich jetzt eingesetzt bin, wohnen 22 Senioren. Ich betreue 7 Senioren. Von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr helfe ich ihnen bei der Körperpflege. Waschen, Zähne putzen, Haare kämmen und anziehen. Danach unterstütze ich sie, in den Speisesaal zu gehen oder ich fahre sie mit dem Rollstuhl dorthin, damit sie frühstücken können. Wenn sie Hilfe beim Essen und Trinken brauchen, helfe ich ihnen. Danach räume ich von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr die Zimmer auf. Ich mache die Betten oder beziehe sie neu und bringe die Bettpfannen zum Desinfizieren in den Schmutzraum. Zum Schluss räume ich das Frühstücksgeschirr ab, wenn die Senioren bettlägerig sind und nicht in den Speisesaal gehen können. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr kümmere ich mich um das Mittagessen. Zuerst decke ich den Tisch im Speisesaal, dann hole ich das Essen in der Küche ab und teile es dann aus. Nach dem Essen legen sich viele Senioren zur Mittagsruhe hin. Von 13 bis 14 Uhr erledige ich die Büroarbeiten. Ich dokumentiere meine Arbeitsschritte, damit auch nach der Übergabe an den Spätdienst alle Informationen vorhanden sind. Ich bestelle außerdem Medikamente, vereinbare Arzttermine und telefoniere mit Angehörigen. Wenn es Probleme mit einem technischen Gerät gibt, dann kümmere ich mich um die Reparatur. Mein Arbeitstag endet mit der Übergabe wichtiger Informationen an den Spätdienst. Wenn ich Spätschicht habe, decke ich ab 14.30 Uhr die Tische im Speisesaal, denn ab 15 Uhr bekommen die Senioren Kaffee und Kuchen. Ich unterhalte mich beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit ihnen. Anschließend singen wir Lieder, basteln oder spielen Brettspiele. Leider habe ich manchmal kaum Zeit für die Senioren. Ich hätte gerne weniger Büroarbeit, dann könnte ich mich mehr mit den Senioren unterhalten. Viele von ihnen haben interessante Lebensgeschichten und ich würde gern mehr über ihr Leben erfahren. Außerdem ist es für meinen Arbeitgeber schwer, Mitarbeiter zu finden. So sollte auf der Station, wo ich arbeite, eigentlich pro Schicht ein Mitarbeiter mehr sein. Die Arbeit wäre für uns weniger hektisch, wenn hier mehr Leute arbeiten würden.